fährt sich auf der Autobahn. Du kannst es nicht sehen, doch es packt dich von hinten an. Du weißt nicht, was es ist, doch es stinkt wie die Pest. Du holst mal tief Luft und das gibt dir den Rest. Da sagt der Tim zum Krupp, du altes Schwein. Da sagt der Krupp zum Timmel, dass das scheiße sei. Da meint der König zu den beiden, kriegt euch wieder ein.